der Mutter mit der Holzachs noch, Holzachs noch, Holzachs noch. Der Vater lockt der Mutter mit der Holzachs noch, Holzachs noch, rum, rum. Links in die Ecken rum, rechts in die Ecken rum, lass doch alles gehen, wie es will. Links in die Ecken rum, rechts in die Ecken rum, lass doch alles gehen, wie es will. Der rote mit der Eberlaufingar, der rum, in Karte, der rum. Der rote mit der Eberlaufingar, der rum, in Karte, hin und her. Immer schöne Mädchen noch, doch und nach, die hinterher. Die Mädchen haben Mut und treiben auch gleich zu, und treiben auch gleich zu. Links in die Ecken rum, rechts in die Ecken rum, lass doch alles gehen, wie es will. Links in die Ecken rum, rechts in die Ecken rum, lass doch alles gehen, wie es will. Der rote wie der Eberlaufingar, der rum,